Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Oden an die Ohren zwischen Stille und Lärm. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Hörst du auch, wie ich, die Glocken läuten, wenn wir uns küssen? Nie wieder werde ich die Glocken hören, wenn du mich verlässt. Der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von angenehmen Klängen und dem Verliebtsein ist in zahlreichen Texten und Liedern belegt. In der ersten Soundcheck-Stunde sangen die Beach Boys davon, wie die Berührung der geliebten Person eine Symphonie süßer Musik im Ohr auslöst. Und das war gerade Laura Nyro und das Trio La Belle anno 1971 mit einer Coverversion von The Bells, einem Song, an dem unter anderem Marvin Gaye mitkomponiert hat. Es ist ach so ruhig und still, du bist allein und so voller Frieden, bis du dich verliebst, sing boom. Der Himmel fällt über dir zusammen, wow, bam. Du warst noch nie so verrückt nach einem Typ, du willst lachen, weinen, du bekreuzigst dich und willst sterben. Bis es vorbei ist, und dann ist es ach so ruhig und still, aber schon bald beginnt der nächste Krawall. It's oh so quiet. So still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving. hope to die till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. Stille und Lärm geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Björk mit einer Coverversion von It's Oh So Quiet, erschienen 1995 auf ihrem Album Post. Immer wieder war da die Bitte zu hören, ruhig zu sein. In deutschsprachigen Ländern heißt das Psst, im angloamerikanischen Sprachraum Sch. Und genauso heißt auch das nächste Stück. Thank you. Miles Davis mit unter anderem Joe Zawinul, Herbie Hancock und John McLaughlin. Shh heißt der Track, zu finden auf der 69er Miles LP In a Silent Way. Als Komponist von Shh wird Miles Davis aufgeführt, das Titelstück ist aber ein Thema von Keyboarder Joe Zawinul. 2 Jahre nach der Miles LP In a Silent Way hatte Joe Zawinul mit Kollegen die Band Weather Report gegründet und ein Soloalbum aufgenommen. Es heißt einfach Zawinul und daraus jetzt In a Silent Way. about time it is. Geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Zwei Stücke waren gerade hintereinander zu hören, In a Silent Way und Listen Up. In a Silent Way kennen einige vielleicht von der Miles Davis LP gleichen Namens. Die Version gerade stammte aber von der ersten Solo-LP des Komponisten der Nummer von Joe Zawinul. Sie erschien 1971. Auf der Rückseite des LP-Covers wird zu In a Silent Way angemerkt, das Stück sei eine Impression aus den Tagen Joe Zawinuls als Hirtenjunge in Österreich. Nach Joe Zawinuls In a Silent Way gab es die nicht erst seit Hip-Hop ritualisierte Aufforderung, jetzt doch mal genau zuzuhören. Listen Up, ein Track vom ersten Longplayer der Vexolutionists aus Österreich. Metaphern aus der Welt des Hörens gibt es reichlich. Etwas kann einem wie Musik in den Ohren klingen, man kann zu viel um die Ohren haben, man kann das Gras wachsen hören, und wenn man gerüchteweise etwas vernimmt, sagen manche dazu, etwas läuten hören. Im englischsprachigen Raum gibt's dafür einen anderen Begriff, aber mit hören hat er auch zu tun. Das waren The Slits anno 1979 mit einer kongenialen Adaption von I Heard It Through the Grapevine. Die Nummer erschien nur auf der zweiten Seite einer 12-Inch Maxi mit zwei Versionen des Slits-Klassikers Typical Girls. The Slits waren nicht nur eine der ersten Frauen-Punk-Bands, sie entdeckten auch bald ihre Liebe zum Reggae. Vielleicht sind die Slits deshalb auch auf die Idee gekommen, nicht nur zu singen I Heard It Through the Grapevine, sondern auch I heard it through the bassline. Die Bassläufe haben es mir verraten. Wie lange wirst du noch mein sein? Der Song handelt von jemandem, der oder die von der Untreue des Partners erfährt. I heard it through the grapevine war ursprünglich natürlich ein Hit von Marvin Gaye gewesen. Ende 1968 erschien seine Version. Kollegen vom Fach hatten den Song auch damals schon gerne gecovert, sogar von Creedence Clearwater Revival gibt es eine Version. Tina Turner live im Basin Street West Club in San Francisco, vermutlich 1969. I heard it through the grapevine. Im nächsten Song geht es unter anderem um magische Klänge und um jemanden, der das Gras wachsen hören kann. See the people all in line, what's making them look at me? Can't imagine that their minds are thinking the same as me. I can hear the grass grow, I can hear the grass grow, I see rainbows in the evening. My head's attracted to a magnetic wave of sound, with the streams of colored circles making their way. I can put your head down to the ground and listen to your mind. If you can't spell what you found, I know that you're not my kind. Stops to lend a hand. Nobody seems to care. But she looks you in the eye, and suddenly you're strong. And very soon you realize that you don't care about love. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody wants to help you. Somebody seems to care. And very soon you've forgotten that you didn't care about you. And it hurts to realize you've been acting very strange, refusing to take the love she gives, pretending you don't care. Did it take you by surprise to discover how you changed? How you forgot to remember that you didn't care about love? Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody wants to help you. Somebody seems to care, and very soon you've forgotten that you didn't care about love. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody wants to help you. Somebody seems to care, and very soon you've forgotten that you didn't care about me. Melodien aus England anno 1967 und 68. Das waren zwei Hits von The Move und The Hollies. Los ging's mit I Can Hear the Grass Grow von The Move. Und gerade eben, das war die Bitte, listen to me. Hör mir zu, heißt es im Refrain. Ich werde ein Lied für dich singen, das deine Meinung ändert. Und da geht es um so etwas wie verschmähte Liebe. Im Herbst 1968 kamen die Hollies damit in die Charts. Hier ist eine weitere Aufforderung, jemandem zuzuhören. Ein junger Mann wird in dem Lied porträtiert, er reist von Ort zu Ort, besitzt fast nichts und als Wahrsager ist er auch bekannt. Im Refrain heißt es dann, hört zu, hört ihm zu, tut es. Er ist der, der für euch da ist. Hört zu. Es heißt, Er wird uns alle mit sich fortnehmen. Sandy Denny 1972 mit Listen, Listen. Es gibt in diesem Song die eine Stelle, wo plötzlich nur noch ihre Stimme und das sanfte Flirren von Richard Thompsons Mandoline und die Streichermelodien zu hören sind. Und solange ich das Stück jetzt schon kenne, jedes Mal, wenn ich diese Stelle höre, habe ich das Gefühl, als ob sich da gerade die Himmelspforten öffneten. Um Ohren, zwischen Stille und Lärm geht's in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. It's Never Quiet heißt das nächste Stück. Es ist nie ruhig. It's never quiet. I went away. I went as far as I could. I couldn't believe it. It was schneller! Schneller! Aus hier! Weg hier! Schneller! Aus hier! Weg! Hab! Ab! Komm! Verreckter! It was worse than the cheddar. It was worse than anything. Worse than anything. Crash, crash, crash. My own blood crashing in my veins. Veins crash, crash. It's never quiet. Schneller, aus hier! Was kommt? Gott, verdammte, verdammte, gottverschissene, scheißverschissene Zeit. It's never quite. I went away. I went as far as I. I couldn't believe it. It was worse than the traffic. Worse than anything else. Worse than anything. Crash. Crash. Crash. Crash. Crash. Screaming comes across the sky. It's happened before. Stopp, stopp! Ich höre nichts. Jetzt hörst du wieder nichts. Never Quiet hier. Eine intensive Zustandsbeschreibung von Stressphänomenen und Fluchtversuchen, inklusive der Wahrnehmung, das eigene Blut in den Adern rasen und rauschen zu hören. Kasiba waren das, live in Tokio, zusammen mit dem japanischen Saxophonisten Shinoda Masani. Das war ein Mitschnitt aus dem Jahr 1992, veröffentlicht wurde er 5 Jahre später bei Recommended Records. Knapp 2 Stunden Musik und Oden an die Ohren sind fast zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank an dieser Stelle an Martin Ziegler für Anregungen und dafür, dass er mich auf dieses schöne Gedicht von Ernst Jandl aufmerksam gemacht hat. Es heißt Das Ohr. Hallo, ich bin das Ohr. Können Sie mich hören? Ich imitiere den Schlag der Uhr. Und jetzt versetzen Sie sich bitte auf die Straße. Ich bin Pferd und Milchwagen. Mein Kollege liegt auf ihrem Arm und schläft schon. Gestatten Sie, dass ich mich zurückziehe in Ihren Wecker. Soweit Ernst Jandl und zum Schluss dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch ein Stück von Björks 95er Album Post. Headphones heißt es, Kopfhörer, eine Co-Komposition von Björk und Tricky. Das Lied variiert einen Gedanken, den Albert Ayler einmal so formuliert hat: Music is the healing force of the universe. Bei Björk heißt es schlicht: My headphones, they saved my life. Your tape, it lulled me to sleep. These abstract awareness.